Also ich schade, dass die Kumulation aller der schönen aufgebauten Gebirgspyramiden jetzt dann am Schluss erst kommt, am Sonnabend, was nicht mehr alle mitbekommen. Aber das passiert heute. Heute ist nochmal so ein Entspannungsteil. Weil es sind nicht so viele Folien und jetzt kommen wir halt in Richtung Gegenwart, die wir ja alle kennen. Und deswegen glaube ich, wird es nochmal ganz gut. Wie immer will ich noch mal kurz zurückgucken. Gestern hatten wir den Dominanzwechsel. Was war das? Der wichtige Begriff, den wir auch noch mal gleich auf der Begriffsliste sehen werden, ist der der Unmittelbarkeitsüberschreitung. Oder ne, der Unmittelbarkeitsdurchbrechung, so hieß der Begriff. Vor dem Dominanzwechsel waren die sozialen Strukturen und die Individuen in den Sozialstrukturen unmittelbar aufeinander bezogen. Das heißt, alle Aktivitäten ergaben sich in diesem im Prinzip schon ganz am Anfang vorgestellten Zyklus von Bedeutungen, Bedarf, emotionale Wertung, Aktivität. Und dann kam noch später die Wertung in Bezug auf zukünftige Aktivitäten oder auf andere Aktivitäten dazu. Das war dann die Motivation. Das heißt, das war alles in einem, der Informatiker würde sagen, in einem kybernetischen Regelkreis sozusagen zusammengeschlossen, wo nichts dazwischen trat an Reflexion, Nachdenken, Bewusstsein, erkennende Distanz. Das gab es dann erst nach der Unmittelbarkeitsdurchbrechung. Und zwar die Voraussetzung dafür war, dass ich nicht mehr mit dem Gesamt unmittelbar verbunden war, das heißt meine Aktivität nicht mehr direkt für das Überleben erforderlich ist, sondern nur im Durchschnitt müssen die Individuen die Beiträge liefern, damit sich dann die Gesellschaft erhalten kann. Aber ich als konkretes einzelnes Individuum muss nicht mehr so handeln, ich kann auch anders handeln, ich kann gar nicht handeln, ich habe eine Möglichkeitsbeziehung zur Realität. Das war jetzt gestern sozusagen eine allgemeine Gesellschaft. Gesellschaft gleichhin. Sowas gibt es natürlich nicht. Sondern Gesellschaft läuft immer in konkreten sozialen Strukturen mit konkreten Verhältnissen von Überordnung und Unterordnung und Herrschaft und so weiter. Da gibt es eine längere Gesellschaftsgeschichte, die man sich da angucken musste. Und uns interessiert, wie das für den Kapitalismus aussieht. Also Handlungsfähigkeit in der kapitalistischen Gesellschaft. Nochmal kurz auf die Begriffe geguckt. Wenn wir jetzt die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse haben, hat Holzkamp zwei Begriffe vorgeschlagen, um das genauer aufzuschließen, nämlich Position und Lebenslage. Das eine war die Seite der Beiträge zur gesellschaftlichen Reproduktion und das andere wirklich der konkrete Ausschnitt, innerhalb dessen die Beiträge, ob Berufsarbeit oder andere Tätigkeiten, die gesellschaftlich notwendig sind, in der die eingebettet sind. Handlungsfähigkeit war jetzt der zentrale Begriff. Man bestimmt als Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess, wie dieser mir in meinem Lebensausschnitt gegeben ist, wie ich ihn erfahre. Bewusstsein ist jetzt die erkennende Distanz, die möglich ist, weil ja sich das Gesamt erstmal auch ohne meine unmittelbaren Beiträge erhält. Subjektivität ist dann der Begriff für jeweils mich, für meine Individualität, für meinen Standpunkt, mein Standpunkt erster Person. Deswegen werdet ihr das auch öfter hören in der kritischen Psychologie, die Unterscheidung von Standpunkt erster Person und Standpunkt dritter Person. Das ist dann wichtig später für die Forschungspraxis und die analytische Vorgehensweise bei der Untersuchung von Situationen und psychischen Phänomenen, dass nicht versucht wird, die Situation von alleine von außen aufzuschließen, also vom Standpunkt dritter Person. Das kann ich natürlich machen, muss ich auch machen für die Bedingungen. Aber die Bedingungen bestimmen ja jetzt nicht mehr unmittelbar das Verhalten der Individuen, sondern die Individuen haben, und dazu kommen wir jetzt gleich, Gründe, sich zu ihrer Lebenssituation so zu verhalten, wie sie es tun. Und das kann man nur vom Standpunkt erster Person aufschließen. Aber können wir nachher diskutieren, was vielleicht die Konsequenzen sind für die Forschung, wenn wir mit den Kategorien durch sind. Dann die Bedürfnisse wurden in produktive und sinnlich vitale unterschieden. Dann sind wir ganz kurz auf die Funktionen eingegangen, die psychischen Funktionen, Wahrnehmung, Denken, Emotionalität. Motivation und Zwang war da schon als Verhältnis mit drin, die Kooperation, Interaktion, also die Beziehungsseite haben wir übersprungen, das ist leider schade, weil es geht tatsächlich auch um die Beziehungen, also ist nicht nur auf die Wahrnehmung, Denken, also auf Wahrnehmung, Denken, Emotionalität und Motivation zu gucken, sondern Beziehung ist ein elementarer psychischer Tatbestand, weil wir eben keine isolierten Individuen sind, sondern immer in sozialen Zusammenhängen. Jetzt geht's weiter, ich hatte es gerade schon genannt. Subjektive Handlungsgründe. Die Möglichkeitsbeziehung, so war das genannt, meine Möglichkeit, diese oder jene Handlung auszuführen. Die Möglichkeitsbeziehung ist jetzt weder beliebig noch determiniert. Also der Holzkamp grenzt sich jetzt gegen zwei mögliche Annahmen ab. Man könnte jetzt sagen, naja, okay, es gibt zwar mehrere Möglichkeiten, aber letztlich ist doch irgendwie vorgegeben, was ich mache. Letztlich bestimmen die Bedingungen ja doch, wie ich handle. Oder die andere Seite wäre, okay, ist ja schön, wenn ich ein freier Mensch bin, dann kann ich ja alles tun, was ich will, dann ist es ja völlig beliebig, geradezu willkürlich. Holzkamp grenzt sich jetzt gegen diese beiden Vereinseitigungen ab und sagt, die Befindlichkeiten, Handlungen von mir als individuellem Subjekt sind nicht einfach bedingt, sie sind aber notwendig in meinen Lebensbedingungen für mich begründet. Die in der Möglichkeitsbeziehung liegende subjektive Freiheit des So- und auch Anderskönnens heißt also nicht schrankenlose Beliebigkeit, Spontanität, subjektive Gesetzlosigkeit, sondern auch die freieste Entscheidung ist für das Individuum begründet. Das heißt, der Vermittlungsbegriff, der jetzt hier neu eingeführt wird, um genau diesen Standpunkt erster Person begrifflich fassen zu können, ist der Gründe, der Handlungsgründe. Also, die Handlungen sind nicht determiniert, sind auch nicht beliebig, sondern sie sind begründet, sagt Holzkamp. Diese Gründe sind jetzt der Vermittlungszusammenhang von mir zur Welt. Deswegen sagt Holzkamp, es gibt zwei inhaltliche Bezüge der Handlungsgründe. Einerseits die Weltseite, so nenne ich das jetzt mal, das sind die gesellschaftlichen Bedeutungs- und Denkstrukturen, wie ich sie erfahre, wie sie mir gegeben sind in meiner Lebenslage und Position. Und es gibt die Seite des Individuums mit den Bedürfnissen, sowohl den produktiven wie sinnlich vitalen Bedürfnissen. Subjektiv funktional, sagt Holzkamp, ist jede Handlung, soweit ich sie bewusst und begründet vollziehe. In der Grundlegung der Psychologie, also in diesem Buch, wird öfter mal von subjektiver Funktionalität gesprochen. Der Funktionalitätsbegriff, den habe ich ja auch strapaziert sozusagen, kommt auch an dieser Stelle vor. Er steht eigentlich synonym für Gründe. Klingt aber, finde ich, ein bisschen nach so einer Außensicht. Aber wichtig ist, ihn nicht als Drittstandpunktsbeschreibung zu fassen, sondern damit ist eigentlich auch der Subjektstandpunkt gemeint. Das heißt, subjektive Funktionalität ist eine, die nur ich bestimmen kann. Und wenn wir dann aber zum Beispiel uns austauschen über meine Situation und ich kann meine Gründe verdeutlichen, dann ist so eine Sprache, die Grundlegung auch da wählt an der Stelle, das ist dann subjektiv funktional. Es funktioniert für mich. Aber wichtig ist jetzt immer, nicht in die Gegenseite zu verfallen, es funktioniert, weil die und die Parameter jetzt die Funktionalität bestimmen. Es gibt eben diesen Determinationszusammenhang nicht. Jetzt kommt ein Punkt, der viel diskutiert wird in der kritischen Psychologie, nämlich das A priori der Individualwissenschaft. Die Setzung. Kritische Psychologie macht eine Setzung, nämlich folgende. Der Mensch kann sich nicht bewusst schaden. Das ist die Setzung. Ich habe jetzt darunter eine kleine Leseübersetzung geschrieben, weil das natürlich die Frage ist, wie kann man das verstehen? Ich habe das jetzt mal so formuliert. Ich mache irgendwas, ich mache X nicht, um mir zu schaden, sondern um etwas anderes zu erreichen. In Holzkamp'scher Sprache formuliert er das jetzt, dieses A priori folgendermaßen. Ich kann mit der Handlung, die ich vollziehe, zwar im Widerspruch zu meinen objektiven Lebensinteressen stehen, nicht aber im Widerspruch zu meinen menschlichen Bedürfnissen und Lebensinteressen, wie ich sie als meine Situation erfahre. In dem Satz, dass der Mensch sich nicht bewusst schaden kann, liegt sozusagen das einzige materielle a priori der Individualwissenschaft, wobei der Maßstab für das, was hier Schaden heißt, allerdings nicht an äußerlichen Merkmalen, etwa körperlicher Unversehrtheit, Versehrtheit, festgemacht werden kann, sondern eben in der konkret historischen Befindlichkeit des jeweiligen Individuums liegt. Kein einfacher Satz. Wichtig ist jetzt hier, dass Holzkamp so eine Art Widerspruch zwischen phänomenale und reale Lebensinteressen aufmacht. Das heißt, die eine Seite ist, wie mir die Welt gegeben ist, und die andere Seite ist sozusagen, wie sie wirklich ist. An dieser Stelle werden oft sehr viele Beispiele diskutiert. Das allererste, was den allermeisten einfällt, wie ist das mit dem Rauchen, das ist doch schädlich. Da hier jetzt mein Vorschlag der Lesehilfe. Ich rauche nicht, um mir zu schaden, sondern um meine Bedürfnisse zu befriedigen. In dem Moment Entspannung zu haben, was auch immer mit Rauchen. Ich rauche nicht, deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Aber es ist eine psychotrope Substanz, die hat irgendwelche Auswirkungen auf den Körper, was das, ich mache was mit mir und das ist irgendwie ja auch angenehm. Gleichzeitig ist mir klar, als Raucherin oder Raucher, denke ich mal den allermeisten, dass das irgendwelche Konsequenzen haben kann. Das ist jetzt für Holzkamp wichtig. Es geht immer nicht darum, Lebensinteressen zu versuchen, objektiv zu definieren. Die gibt es zwar, sowas wie überleben wollen, nicht geschädigt werden wollen, sagt Holzkamp, sondern vom subjektiven Standpunkt aus die Frage zu durchdenken. Also die Situation, wie ich sie erfahre, und welche Bedürfnisse ich in dieser Situation habe, zum Maßstab der Überlegung zu machen. Eben, jetzt möchte ich gerne nach der Aufregung mich entspannen. Oder auch andere Formen des Verhaltens, die vielleicht von außen als schädlich angesehen werden und auch sind. Aber Holzkamp sagt jetzt, Menschen schaden sich nicht, weil sie sich schaden wollen, sondern sie wollen andere Bedürfnisse aus ihrer Lebenssituation heraus befriedigen. So, jetzt bitte. So ein feldweiten Wiesenpsychologe würde jetzt ja sagen, Humbug, das ist alles kognitive Dissonanzreduktion, die Leute wissen ganz genau, dass sie da ganz große Probleme sind, warum, und finden sich halt Rechtfertigungen, warum es da trotzdem okay ist. Und wo ist da letztendlich sozusagen der Unterschied? Also man könnte ja ganz einfach argumentieren, die Leute bescheißen sich. Also wo sozusagen ist der Unterschied hier zwischen dem, die haben halt Gründe dafür versus kognitive Dissonanzreduktion, ja, Gründe finden sich immer. Kognitive Dissonanzreduktion ist eine Erklärung vom Drittstandpunkt. Nicht? Also da wird ja versucht, einen Mechanismus zu beschreiben, der dann eben genau diese Wirkung hat. Während hier darauf bestanden wird, dass es eben keinen Automatismus gibt, also irgendeine Dissonanz, die da ist, die muss ich dann quasi in Reaktion auf genau diese Bedingungen dann abspulen. Sondern hier wird ja immer wesentlich darauf bestanden, ich habe Gründe und die Gründe sind jetzt keine, die als Mechanismus beschreibbar sind. Die sind zwar aufschlüsselbar, indem wir dann in einen Prozess gehen, vielleicht auch in eine Therapie gehen, wenn es für mich ganz schwierig ist. Die sind aufschlüsselbar und dafür sind die Kategorien da, aber sie sind nicht von vornherein sozusagen in so einem krankheitsdiagnostischen Bild dann festschreibbar vom Drittstandpunkt. Das ist ja auch, dann wäre dann aus Sicht der kritischen Psychologie eine Kritik an diesen, wie heißen die, diese Krankheitsbilder, die auch ECD-10, diese Krankheitsbilder ist ja auch eine Hilfe sozusagen, eine Krankheitsklassifikation für Ärzte oder Psychologen zu machen zu können. Aber das ist natürlich ganz klar, das ist genau vom Drittstandpunkt aus. Und für die Handlungsfähigkeit der Ärzte ist es wahrscheinlich geeignet, aber ob das den Patientinnen und Patienten hilft und ob man damit wirklich an die Situation rankommt, ist ja fraglich. Wir hatten das nochmal bei dem Workshop über Verrücktheit diskutiert. Ja, vielleicht können wir aber diese Konsequenzen auch ein bisschen nach hinten schieben. Nur einfach eine Verständnisfrage, wenn einer suizidal tätig ist, was bedeutet dann das zu sagen, er kann sich nicht bewusst schaden? Also sagt man dann einfach, naja, ich will mich entlasten, von diesem Leben entlasten, würde man das so formulieren dann? Oder was wäre dann? Naja, erstmal, dieser Mensch hat Gründe dafür. Mhm. Und jetzt ging es dann darum, diese Gründe vielleicht aufzuschlüsseln und dann zu gucken, ob man diese Handlung, Suizid, dann abwenden kann. Und wenn er es nachher trotzdem tut? Und wenn er es nachher trotzdem tut, kannst du nichts machen, dann hat er es getan. Aber dann hat er sich doch bewusst geschadet. Ja, aber er hat es nicht gemacht, um sich zu schaden, sondern er hat es gemacht, um meinetwegen seine unerträgliche Lebenssituation bewältigen zu können. Das ist natürlich eine sehr finale Bewältigung, aber danach ist das, was er sich davon verspricht, ja auch für ihn erstmal realisiert. Dann hat er zwar keine Handlungsmöglichkeiten mehr, aber die Idee ist ja, ich komme da raus aus diesem Teufelskreis. Das heißt eigentlich, dieser Satz ist vor allem dazu da, dass man sozusagen nochmals tiefer guckt und wirklich nach den Eigenbegriffen, also es ist vor allem für, wenn man mit Leuten sich auseinandersetzt, immer sozusagen dieses, also ich kann ja auch, wenn ich dir sage, ich will mir jetzt schaden und ich will mir Böses tun, dann müsstest du das doch auch ernst nehmen. Ja, natürlich. Ich würde dann sagen, okay, du sagst mir das zwar, aber wenn das stimmt, würde ich vor allen Dingen versuchen rauszukriegen, was sind denn deine Gründe und was willst du mir wirklich sagen, was sind deine, worum geht es dir eigentlich wirklich? Weil sowas wie, ich will mir schaden, das sagt ja auch erstmal nichts. Auch Leute, die sich verletzen oder so, die sagen, ja, ich will mir jetzt schaden oder so. Aber, ich meine, das wissen wir ja auch, dahinter steckt natürlich eine bestimmte Funktion, subjektive Funktionalität, die zum Beispiel Ritzen hat. Also Gründe. Also die Bewältigung einer Situation. Aber wofür das noch gebraucht wird, ich kann das schon ankündigen, ist die Entwicklung des Begriffs des Unbewussten. Und zwar in der Fassung der kritischen Psychologie. Also merkt euch das noch, diese Selbstfeindschaftsthese, mit dem nicht schaden können. Und wir kommen dann nochmal drauf zu sprechen. Ich kann entweder meine Handlungsweise ändern, wenn ich mir diesen Widerspruch klar mache. Ich möchte meine Bedürfnisse befriedigen und mir wird klar, indem ich das mit einer Aktivität mache, die für mich schädlich ist, real sozusagen meine Lebensinteressen verletzt, dann kann ich die Handlungsweise ändern. Oder ich mache mir den Widerspruch nicht klar, sondern schiebe ihn weg, mache ihn unbewusst. Das ist die andere Möglichkeit, die ich habe. Aber genau zu dieser Problematik kann ich mich wiederum bewusst verhalten, ginge das nicht, wäre natürlich auch sowas wie Beratung, Therapie oder so nicht möglich. Das heißt, das ist eben keine bloße kognitive Dissonanzverarbeitung oder so, sondern es geht darum, die Gründe rauszufinden, warum jetzt eine Aktivität diesen Widerspruch zwischen den Phänomenalen, wie es mir gegeben ist, und den wirklichen Lebensbedürfnissen, diesen Widerspruch aufzulösen. Aber wichtig ist, diese beiden Optionen gibt es grundsätzlich. Ich kann was ändern oder ich kann es lassen und die Situation, wie sie für mich ist, erstmal ins Unbewusste schieben, um sie für mich erträglich auch zu machen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Besteht jetzt bei dem Raucherbeispiel schon ein Widerspruch zwischen phänomenalen und realen Lebensinteressen? Oder ist in dem Fall kein Widerspruch gegeben, weil der Raucher ja subjektiv funktionale Gründe hat zu rauchen? Also Gründe sind ja immer da. Und bei diesem Raucherbeispiel ist ja vor allen Dingen bewusst, dass es auch schädlich sein kann. Deswegen würde ich dieses Raucherbeispiel gar nicht darunter subsumieren, weil ich meine, dieses Raucherbeispiel ist so ähnlich wie Schweinefleisch essen oder so. Wir wissen alle, da stecken unglaublich viele Hormone drin oder so und zumindest die Fleischesser, also ich bin keiner, die machen es ja trotzdem oder so. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt sozusagen bewusst Schaden oder passt das da rein oder nicht? Das finde ich also ein grenzwertiges Beispiel, wird trotzdem immer wieder gebracht. Aber da ist ja vor allen Dingen das Moment, dass das ja eigentlich klar ist, was das für Konsequenzen hat, aber ich rauche nicht, um mir zu schaden, sondern um was anderes zu erreichen. Das ist der Punkt daran. Und was wäre jetzt ein Beispiel für den Widerspruch zwischen phänomenalen und realen Lebensinteressen, außer kapitalistischer Lohnarbeit im Film? War das mir das irgendwie schon klar? Naja, ein Beispiel für ein psychisches Phänomen? Ja, wir hatten ja als Extremfall diesen Suizid. Als anderes Beispiel habe ich das Ritzen jetzt genommen, sich selber zu verletzen. Es gibt wahrscheinlich ganz viele, auch viel, viel, viel kleinere Beispiele. Wo ich halt hin will, ist, ob man das Unbewusstsein mit dieser Überlegung besser fassen kann und dann auch später die restriktive Handlungsfähigkeit. machen wir noch ein bisschen mehr begriffliche Grundlage, dann kriegen wir es vielleicht auch noch anders diskutiert. Selbstverständigung und Prämissen jetzt. Gründe, wie komme ich daran? Wir sind in der gemeinsamen Welt, also sind sie potenziell intersubjektiv verstehbar. Das ist die These, ihre Voraussetzung. Wenn ich meine Handlung nicht durch ihren subjektiven Bedürfnis- und Interessenbezug vor anderen begründen könnte, so kann ich sie auch nicht von mir selbst begründen. Das heißt, zur Verstehbarkeit gehört immer, ich verstehe sie und andere können sie verstehen. Aber das ist nicht, liegt nicht auf der Hand, das ist nicht garantiert sozusagen, sondern auch vor mir kann ich meine Gründe verbergen, uminterpretieren, wegschieben und so weiter. Verständlichkeit, aber die prinzipielle Verständlichkeit, ist elementar. Soweit ich selbst und andere nicht mehr den Anspruch auf Verständlichkeit an meine Handlungen unter der Fragestellung ihrer Begründetheit und Verständlichkeit wahrnehmen und beurteilen kann, bin ich quasi aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen, meiner Mitmenschlichkeit, damit Menschlichkeit entkleidet, also auf elementare Weise in meiner Existenz negiert. Verständlichkeit ist also elementar. Das gilt auch für extreme Situationen. Wir hatten das in dem Workshop verrückte Erfahrungen machen, genauso. Jetzt gibt es natürlich, kennen wir alle, Situationen, wo ich sage, wie kannst du sowas machen? Verstehe ich überhaupt nicht. Also die aktuelle Unverständlichkeit tritt dann auf, jetzt kommt ein neuer Begriff, wenn die Prämissen unklar sind. Prämissen, was ist das? Prämissen sind die Aspekte meiner Lebenswelt, die ich für mich ausgliedere, die ich für mich zu den relevanten Aspekten mache, weil diese die Grundlage sind für meine Gründe. Das ist ein aktiver Prozess auch wieder. Also nicht, auch zu dieser Frage, die hatten wir schon, also es funktioniert, läuft nicht so. Bedingungen, zack, erzeugen meine Gründe, sondern Bedingungen, das sind ja ganz viele, ganz große, in meiner Lebenswelt, schon mal kleiner, Position, Lebenslage. Prämissen sind genau die Aspekte, die ich da jetzt raushole. Also nicht die auf mich einprasseln und mich determinieren, sondern die ich da jetzt rausziehe, weil ich sage, das ist für mich wichtig, das andere blende ich aus. Und aufgrund dieser da herausgezogenen Prämissen forme ich jetzt meine Gründe. Ist natürlich ganz klar, wenn ich dieses zu meinen Prämissen mache, komme ich vielleicht zu anderen Gründen, als wenn ich jenes rausziehe und zu meinen Prämissen mache. Wenn ich jetzt meinetwegen die Unveränderbarkeit der Welt zu meinen Prämissen mache, handle ich vielleicht anders, als wenn ich die Veränderbarkeit zu meinen Prämissen mache. Um mir jetzt ein ganz plattes Beispiel zu nehmen. Gründe, Handlung und Operation war ja dann dieser Teilaspekt auf der individuellen Ebene. Die Handlungen waren ja immer bezogen auf diesen Gesamtzusammenhang. Also klar, es gibt Unverständlichkeit, aber immer vor dem Hintergrund der prinzipiellen Verständlichkeit. Wie man da rankommen kann, ist den Prämissen, Gründe, Zusammenhang aufzuschlüsseln. Das habt ihr vielleicht schon gehört auf der Ferienuni öfter. Prämissen, Gründe, Zusammenhang. Deswegen steht er im Zentrum. Bitte? Siehst du Prämissen eher als individuelles oder als gesellschaftliches Phänomen? Das ist was Individuelles. Das sind meine Prämissen, weil das ein aktiver Prozess ist, den ich mache. Aber der ist nicht willkürlich, sondern ich beziehe mich ja auf meine Lebenswelt. Allerdings wiederum so, wie ich sie wahrnehme. So wie ich sie erfahre. Nur mal gucken, ob ich es verstehe. Also ich meinetwegen bin in einer gesellschaftlichen Zielkonstellation, wo ich lohnarbeiten soll und brauche dafür meinetwegen, kriege gesagt, je mehr Geld verdienst, umso besser. Deshalb ist die Zielkonstellation irgendwas mit erfolgreichem Beruf. Dafür wird nahegelegt, einen hohen Abschluss anzustreben. Dann bin ich in der Position, dass ich beispielsweise mit der Uni angefangen habe, bin also in einem Hörsaal und in dieser Situation habe ich dann für mich die Prämisse, einen erfolgreichen Uni-Abschluss zu absolvieren und begründe dadurch dann, dass ich, in der Bücherei die Bücher einstecke in meinen Rucksack, damit meine Kommilitonen sie nicht kriegen. Oder sowas in der Art. Ich meine, das wäre ja sozusagen eine ganz reale Handlungsweise, die in einigen Studiengängen recht häufig vorkommt. Also sozusagen aus diesem, ich muss erfolgreich abschließen, das ist meine Prämisse, begründe ich mir dann, dass ich einen Arschloch bin. dass ich sozusagen. Ich weiß nicht, ob du dir das so begründest, aber. Am Schluss könntest du natürlich auch andersrum sagen, ich stecke die Bücher für andere mit ein und wir gemeinsam vorankommen. Das ist auch ja, das steht auch in der Diskussion, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass das die vermutlich wesentlich bessere Handlungsweise wäre. Na, je nachdem. Dass sie sozusagen, der Durchschnitt vom, sozusagen, den ich erlebt habe, weniger altruistisch ist, ist eine ganz andere Sache. Also sozusagen das nur mal so als so ein Negativbeispiel, wie man sich sowas ausschlüsseln könnte. Oder sozusagen, wie ließe sich dieses Beispiel in dieses Raster einsortieren? Ja, aber das ist ja jetzt ein Beispiel, was du vielleicht für dich gehabt hast und jetzt erklärst du, ich habe das so und so gesehen, ich habe das so und so eingeschätzt, Konkurrenzsituation, es ist jetzt besser, wenn ich die Bücher mitnehme, dann steche ich meine Konkurrenz und so weiter, weil meine Prämisse war, es kommt nur der voran, der sich wirklich echt durch und so weiter, bla bla. Wichtig ist, du hast das so für dich überlegt, du hast diese Lebenswelt, deine Lebenswelt so erfahren und hast genau diese Bedeutungen, objektive Bedeutungen, weil Konkurrenzsituation ist ja tatsächlich vorhanden, objektive Bedeutungen zu deinen Bedeutungen gemacht, zu deinen Prämissen gemacht und hast dann gesagt, ja, dann ist es für mich begründetermaßen gut, Bücher zu klauen oder whatever zu machen. Nur auszuleihen, hauptsächlich. Aber es ist natürlich mit einer geringen Verschiebung, wie jetzt das Beispiel war, die Bücher dann zu nehmen, um sie kollektiv zu benutzen und einzuscannen und dann Einzug zur Verfügung, mit einer geringen Verschiebung der Prämissenlage, die deine ist, ne, komme ich zu anderen Gründen. Und deswegen, aber nochmal, die Gründe kann ich nicht aus dir rausziehen, indem ich in dich reingucke, weil das kann ich nicht. Ne? Ich weiß nicht, was du zu deinen Prämissen machst, sondern da müssten wir in einen Verständigungsprozess, in einem Prozess der Selbstverständigung. Über die Prämissen. Über die Prämissen, über die Gründe. Selbstverständigung und soziale Selbstverständigung liegen dann auch selbst, sind sehr eng zusammen. Im Prinzip kann man sagen, Selbstverständigung ist eigentlich immer soziale Selbstverständigung. Natürlich kann ich mich auch hinsetzen und mich mit mir selber verständigen, das ist auch ganz gut. Aber es ist immer hilfreich, sich vielleicht zu unterhalten und dann anderen vielleicht zu erzählen, wie sehe ich das, und die spiegeln mir wieder, klingt irgendwie, kann ich nachvollziehen, oder klingt sehr merkwürdig. Das heißt, auch der soziale Selbstverständigungsprozess ist eine Quelle auch für mich, an meine Prämissen und Gründelage heranzukommen, weil das nicht auf der Hand liegt. Also die Kategorien sind dazu da, genau dieses denkbar zu machen und aufschlüsseln zu können. Das ist ihre Funktion. Marquardt formuliert das jetzt so, Moritz Marquardt: Prämissen ist der Weltbezug von begründeten Handlungen. Kurzfassung, Weltbezug von begründeten Handlungen. Da steckt eben beides drin, der Weltbezug, nicht ich als isoliertes, in sich selbst eingeschlossenes Individuum, spinnt sich etwas zurecht, sondern es gibt einen Weltbezug, und zwar jedes Individuums. Ob diese Welt dann auch in ihrer Realität sozusagen phänomenal angemessen wiedergespiegelt wird, ist eine andere Frage. Ja? Also auch diese verschobenen, verrückten Erlebnisweisen gehören immer noch in diesen Zusammenhang von Prämissen und Gründe rein. Auch die haben einen Weltbezug. Da können wir vielleicht sagen, der ist aber komisch oder so, aber auch über den könnte man sich möglicherweise prinzipiell verständigen, wenn man diesen Prozess der Selbstverständigung hinbekommt. Nochmal ein Schema. Völlig platt. Könnt ihr mich für niedermachen, weil natürlich das alles viel differenzierter in der Realität ist. Aber ich habe mal drei Gegenüberstellungen gemacht. Variablenpsychologie, subjektivistische Psychologie, kritische Psychologie, ja? Also die Variablenpsychologie, da geht es von oben nach unten, ja? Bedingungen, Bedeutung, Individuum und Handlung. Input, Process, Output. Genau. Input, Process, Output. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Kognitivistische Variante, behavioristische Variante ist noch schlichter als Reaktion. subjektivistische Psychologie, die sagt, ja, das ist aber alles, das ist eben nicht so, kann man ja auch relativ schnell argumentieren, ist eben nicht so alles so deterministisch, sondern das ist ja ganz wichtig, was das Individuum so für sich an Bedeutungen erzeugt. Also das Individuum erzeugt ja eigentlich die bedeutungsvolle Welt. Das geht dann schon in Richtung auch philosophische Diskussionen. Und dem stehen dann jetzt aber die Bedingungen irgendwie äußerlich gegenüber, die sind dann theoretisch nicht mehr so richtig verbindbar. Während die kritische Psychologie genau diesen Begriff der Vermittlung ins Gespräch bringt. Und seit den Amöben habe ich ja immer argumentiert und bin immer darauf rumgeritten, es entsteht ein Vermittlungsbereich zwischen Organismus und Umwelt, der sich sozusagen jetzt ausdifferenziert bis hin zu dem, was wir dann Psychisches beim Menschen nennen. Es geht um den Vermittlungszusammenhang meiner individuellen Existenz mit dem gesellschaftlichen Gesamt. Oder als ein Wort, ein Satz, Slogan, ein zusammengesetzter Begriff, um die gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit der individuellen Existenz. Gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit der individuellen Existenz. Und den kann man so aufskizzieren. Ja? Die Bedingungen, Bedeutungen. Auf der einen Seite Individuum und Gründe. Und die Prämissen sind jetzt genau die Weltseite des bedürftigen Individuums. Die Vermittlung zwischen den Bedingungen Bedeutung auf der einen Seite und den Bedürfnissen des Individuums auf der anderen Seite. Aber nicht als Determinationszusammenhang, sondern als aktiver Prozess des Herausziehens von den Aspekten der Welt, wie ich sie erfahre, wie sie für mich wichtig ist. Also die Gründe würdest du, weil du jetzt den Bedürfnis nochmal eingeführt hast, würdest du damit die Gründen irgendwie in Verbindung bringen? Ja, die sind hier noch. Da, beziehungsweise dann die Interessen, der Interessenbegriff würde auch da angesetzt werden. Das fängt die Interessen ein, Individuum leiten. Interesse im Sinne von, ich interessiere mich für, ich habe Probleme mit dem Interessenbegriff, wie er dann auch verwendet wird, im Sinne von Partialinteressen, Allgemeininteressen, da hatten wir gestern eine Diskussion in einem anderen Workshop. Okay. Wenn ihr Lust habt, könnten wir dann noch zu sprechen kommen. Aber ja, ich rede lieber von Bedürfnissen oder von Wünschen oder von Ideen, was ich machen will und so. Mehr. So, jetzt kommen wir zur doppelten Möglichkeit. Zitat von Holzkamp. Um das einzuleiten, frei ist ein Individuum, in dem gerade, wie es an der vorsorgenden gesellschaftlichen Verfügung über seine Lebensbedingungen teilhat, damit seine Bedürfnisse in menschlicher Qualität befriedigen kann. Dies bedeutet, dass man von subjektiver Freiheit nur so weit reden kann, wie das Individuum nicht nur unter jeweils bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen handlungsfähig ist, sondern auch über die Handlungsfähigkeitsbedingungen selbst verfügen kann. Also diese zur Überwindung darin gegebener Handlungseinschränkungen erweitern kann. Kurz, die doppelte Möglichkeit besteht darin, unter den gegebenen Bedingungen zu handeln oder die Bedingungen des Handelns zu verändern, zu erweitern. Also die Bedingungen so zu nehmen, wie sie sind, sie zu akzeptieren und unter diesen Bedingungen zu handeln oder sie zu erweitern, indem ich Zugriff auf die Bedingungen selber bekomme und sie nicht nur einfach hinnehme. Holzkamp sagt jetzt, diese Möglichkeit, wir haben eine Möglichkeitsbeziehung, eine grundsätzliche Möglichkeitsbeziehung, die Möglichkeit der Verfügungserweiterung ist unbedingt. Die gehört sozusagen zum Menschsein dazu, die ist nicht reduzierbar. Oder an einer Stelle sagt er, die Existenz endet, wo mir sozusagen die Verfügungserweiterung, also diese Bedingung nicht einfach nur hinzunehmen, sondern ein Stück weit mehr Verfügung zu erlangen. Wo die abgeschnitten ist, endet die menschliche Existenz. Auch unter sehr eingeschränkten Bedingungen muss ich diese Bedingungen nicht hinnehmen, wie sie sind, beispielsweise im Knast oder unter ganz extremen Situationen von Gefangenschaft und so weiter. Ich kann immer noch dagegen protestieren. Aber ich muss auch nicht protestieren. Das heißt, die Möglichkeit heißt ja immer, ich kann auch die Möglichkeit ergreifen, die Bedingungen hinzunehmen und zu sagen, okay, es ist vielleicht auch oft ganz sinnvoll, jetzt nicht zu versuchen, auf die Möglichkeitsbedingungen selber Zugriff zu kriegen, weil das jetzt gerade super Stress bedeuten würde, wenn ich das versuchen würde. Weil zum Beispiel die Kräfteverhältnisse sehr ungünstig sind und ich kriege dann so einen auf den Deckel, dass ich mir vielleicht aus taktischen Gründen überlege, nee, mache ich jetzt lieber nicht. Aber eigentlich würde ich es wollen. Also diese Möglichkeit, diese doppelte Möglichkeit gibt es immer. Daraus ergibt sich ein besonderer Begriff der Verantwortung. Der Mensch hat, Zitat, unter wie einschränkenden, unterdrückenden, bedrohenden Bedingungen er immer leben muss. Indem er dazu frei ist, in seinen Handlungen die gegebenen Möglichkeiten der Verfügungserweiterung zu realisieren, immer auch die freie Alternative, auf diese zweite Möglichkeit zu verzichten und sich in den gegebenen Handlungsräumen einzurichten, bleibt somit immer als Subjekt für seine Handlungen verantwortlich. Ich muss von mir antworten können, warum habe ich das so gemacht und nicht anders? Das ist in der Möglichkeitsbeziehung eingeschlossen, weil ich eben diese beiden Optionen habe, die Bedingungen so zu nehmen, wie sie sind, oder zu gucken, ob man die Bedingungen erweitern kann, indem ich Zugriff drauf kriege. Damit, dafür bin ich verantwortlich. Für diese Entscheidung bin ich verantwortlich. Zuerst vor mir, aber gegebenenfalls auch vor anderen. Ich muss Antwort geben können. Antwort geben heißt eigentlich, auf die Gründe zu gucken, auf die Gründe zu gehen. So, jetzt war nur ein kurzer Blick darauf. Es gibt sozusagen unterschiedliche Niveaus, die Holzkamp jetzt untersuchen möchte. Er braucht natürlich erstmal die Gesellschaftstheorie, um klarzukriegen, wie so der objektive Lebenszusammenhang in der konkreten Gesellschaft, also im Kapitalismus, funktioniert. Und dann für die Individualtheorie ist jetzt interessant. Wie sind die Bedeutungs- und Denkstrukturen beschaffen? Wie sind die Prämissen und Gründe? Wie ist dieser Zusammenhang beschaffen? Und welche psychischen Dimensionen, also das mit Wahrnehmung, Emotionen, Motivation und so weiter, die Beziehungen, wie sehen die aus? Das ist also der Gegenstand der Individualtheorie. Und dann gibt es natürlich noch eine physiologische Grundlage. Auch die kann man untersuchen, ist aber nicht jetzt im Fokus, sondern ist eher Gegenstand von Biologie und anderen wissenschaftlichen Zugängen. So, also erstmal die Frage wieder, zum zweiten Mal sozusagen, hatten wir schon gestern, was ist Kapitalismus eigentlich von der Bedeutungsseite her gefragt? Da mache ich jetzt wieder zwei kurze Folien, die klassische Darstellung in der GDP und meine kleinen kritischen Anmerkungen dazu. Kapitalistische Vergesellschaftung, sagt Holzkamp, verweist zuvörderst auf die durch die Ausgeschlossenheit der Masse der Gesellschaftsmitglieder von der Verfügung über den gesamtgesellschaftlichen Prozess bedingte objektive Mystifikation, also Verschleierung des Zusammenhangs zwischen Reproduktions- und Produktionsbereich und die darin liegende Verschleierung der Produziertheit menschlicher Lebensbedingungen durch die unmittelbaren Produzenten. Heißt, wir sagen, eigentlich stellen die Arbeiterinnen und Arbeiter, damals waren sie alle männlich, die Bedingungen her, aber durch diesen Mystifikationszusammenhang wird nicht klar, dass sie diejenigen sind, die die Bedingungen schaffen, und die Herrschenden eignen sich die geschaffenen Dinge an und geben sich dann auch als diejenigen aus, die sozusagen über die Bedingungen entscheiden. Und die eigentlich die Schöpfer sind, dabei sind sie es gar nicht. Die bürgerlichen Klassenverhältnisse im Alltag sind jetzt durch Folgendes gekennzeichnet. Die objektive Lebenslage wird zur scheinbar natürlichen Umwelt. Das kennen wir heute auch noch. Ja, so wie es ist so, weil es quasi natürlich ist. Quasi natürliche Verhältnisse. Das ist... Oder manchmal auch anders, es ist die der menschlichen Natur, wird ja auch von geredet, die angemessene Form. Der Mensch ist ein Tauschmensch, zum Beispiel. Die Denkform des Mann hat mich übrigens ein bisschen genervt, muss ich sagen, dass doch auch einige von mir geschätzte kritische Psychologinnen und Psychologen manchmal in diesen Mann-Jargon fallen. Ich frage mich immer, wer ist das, dieser Mann? Nicht ein Mann. Ist irgendeiner mit Zweien oder so? Okay. Aber klar ist, es gibt natürlich Traditionen, Moden, Sprachcodes und so weiter, in denen ja auch drinsteckt, was man so tut und wie man so darüber nachdenkt. Aber ich finde es ja gerade die Aufgabe von kritischer Wissenschaft, dieses Mann zu durchdringen und klarzumachen, hey, was steckt jetzt in diesen Sprachcodes eigentlich an, zum Beispiel auch Herrschaftsstrukturen drin, also was passiert, wenn wir so reden, auch miteinander reden? Was machen wir da? Und kann man das nicht ein bisschen aufbrechen und kritisch sehen und so weiter und so fort? Mitwirkung der Ausgebeuteten an ihrer eigenen Unterdrückung hatten wir gestern schon mit dem Konzept der Selbstfeindschaft. Nee, hatten wir gestern noch nicht. Ich verwechsel jetzt den anderen Workshop. Entschuldigung, ich hatte gestern noch einen zweiten Workshop. Da war das Thema Selbstfeindschaft, zu dem wir, glaube ich, gleich kommen. Schiebe ich jetzt noch mal kurz auf. Jetzt, was die Position angeht, also das war damals im Wesentlichen die Berufstätigkeit. Arbeiten unter dem Kommando des Kapitals. Die Fremdbestimmung, die darin steckt, erscheint als ewiges Naturverhältnis, hatten wir im Prinzip schon. Die Mehrwertproduktion wird als Mehrwertproduktion und das Ausbeutungsverhältnis wird verschleiert als Rechtsverhältnis, nämlich. Ja, das sind ja, ist ja ein Vertrag, den ich mit irgendeinem Arbeitgeber abschließe und kriege einen Lohn dafür oder ein Gehalt und dann kriegt er von mir Arbeit. Ist ja irgendwie ganz gerecht, ist ja auch gerecht. Äquivalententausch, wie wir von Marx wissen. Ja, und Ausbeutung besteht ja nur darin, dass während der Arbeitszeit da mehr produziert wird, als meine wahre Arbeitskraft wert ist, aber egal. Das Kapital macht die Zielvorgaben und darin liegt vor allen Dingen, das ist noch so ein bisschen fordistisch konnotiert sozusagen, eine Reduktion auf die operativen Fertigkeiten. Also mir wird gesagt, jetzt gehst du hier an den Arbeitsplatz, nimmst den Schraubenzieher in die Hand und dann drehst du folgende 5 Schrauben so und so ein. Ich werde reduziert auf diesen unmittelbaren Arbeitsplatz. Operative Fertigkeiten. Und der Handlungszusammenhang, den sollst du möglichst nicht kapieren, weil darin liegt ja auch meine Macht als Kapitalist, dass ich den Handlungszusammenhang für dich entscheide. Aber gestern haben wir ja, ich weiß nicht, ob ihr bei dem Film wart, haben wir ja gesehen, dass das inzwischen total anders läuft. Und das ja aber kein Mann die Bedingungen so organisiert für die Menschen, um sie jetzt dazu zu bringen, da irgendwie diese komischen Sachen zu machen, sondern ich glaube, das ist wirklich ein Prozess, der auf die Anforderungen der kapitalistischen Entwicklung zurückgeht und sie widerspiegelt. Das ist also kein Zufall, dass diejenigen, die ökonomisch überleben wollen, am Markt dann auch die letzten Ressourcen, alle Ressourcen des Menschen abzapfen müssen und dann euch brauchen, die ihr dann diese schönen Methoden des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und wie das alles heißt, erfindet, damit man noch mehr aus den Einzelnen rausziehen kann. Aber nicht so im Sinne von Knechtschaft und Fremdbestimmung, sondern im Sinne von Selbstknechtschaft und quasi Selbstfremdbestimmung. Das ist ja viel effektiver. Ob das immer funktioniert oder nicht, haben wir ja auch in dem Film gesehen, ist ja brüchig, aber trotzdem ist das keine Verschwörung, die da stattfindet, sondern hat mit den objektiven Entwicklungsbedingungen des Kapitalismus zu tun. Das ist meine Meinung. So. Mich würde mal interessieren, ob es irgendwie, also jetzt, wo du das so formulierst, irgendwie aufs Aktuelle bezogen und dass sich tatsächlich ja wirklich was verändert hat, wenn man in 50 Jahren Zivilisationsgeschichte seit Marxismus gegründet wurde. Und mich würde interessieren, ob jetzt irgendwie es kritisch-psychologische Theorien der Neuzeit sozusagen gibt, die sich nicht mehr jetzt unmittelbar auf das Marxistische von 1800 Langbusch stützen, sondern tatsächlich die aktuelle Gesellschaft ganz detailliert analysieren. Das ja. Wäre ja sehr wertvoll. Ja. Gerade da entfaltet es ja erst eine richtige Stärke. Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Zugänge auch zur Gesellschaftstheorie. Ist auch gut so, dass die in der Debatte sind. Es gibt auch Aktualisierungen auf Basis des traditionellen Herangehens. Eben nicht mehr, also weiß ich nicht, auch jemand, der sagt, es gilt im Prinzip immer noch, was Marx so auch in dieses ganz gemacht hat in der Konstellation. Nur muss man das aktualisieren. Also das ist natürlich irgendwie Quatsch. Das ist so einfach kann man es nicht mehr machen. Das muss man aktualisieren und so weiter. Und es gibt andere, die sagen, ja, Marx ist okay und so weiter in vielen Hinsichten, aber in anderen Hinsichten ist es nicht mehr, muss man da auch weiterdenken. Und wieder andere sagen, nee, Marx, es geht gar nicht mehr, müssen wir eher mit poststrukturalistischen Ansätzen oder whatever. Und manche sagen, ja, mit beiden kombiniert. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich alle Varianten, die man sich vorstellen kann. Wichtig ist, finde ich, dass wir die alle in der Debatte haben und diskutieren, weil sie ja auch immer auch Ergebnisse bringen und Analysen ermöglichen und so weiter. Und gegebenenfalls muss man sich dann eben auch streiten oder sagen wir mal die Argumente austauschen. Ich gehöre ja auch zu denen, die ein paar Kritikstichpunkte anbringen. Hatte ich gestern schon gesagt, ich finde nicht, dass man sagen kann, die Arbeiterklasse ist der Repräsentant der Allgemeininteressen. das war sozusagen damals die Hoffnung, dass man sagt, ja, eine Klasse repräsentiert die Allgemeininteressen und wenn die sich durchsetzt, dann setzen sich auch die Allgemeininteressen durch. Das ist eine irgendwie nachvollziehbare Überlegung, aber ich glaube, dass man die nicht mehr machen kann, sondern die Arbeiterklasse vertritt wie die andere Klasse auch, die Kapitalistenklasse, Partialinteressen und die ringen umeinander auch um die Kräfteverhältnisse und ich bin auch nicht dafür, sich da nicht einzumischen. Im Gegenteil, ich arbeite ja auch für die Gewerkschaft, sozusagen ein Spieler, ein Player in diesem Gerangel der Partialinteressen. Aber wir können aus meiner Sicht nicht darauf setzen, dass darüber die allgemeinen Interessen durchgesetzt werden. Ich finde überhaupt, hatte ich schon gesagt, den Interessenbegriff nicht so geeignet. Später vielleicht. Die Interessenverteilung ist nicht so eindeutig bipolar, sondern sie ist, ich habe das gestern genannt, multisektional. Es gibt ja auch den Ansatz der Intersektionalität, wo versucht wird, unterschiedliche Herrschaftsverhältnisse in ihrer kombinierten Wirkung analysierbar zu machen. Das finde ich den richtigen Weg, aber im Prinzip müsste man alle Herrschaftsverhältnisse in ihrer Wirkung sozusagen in ihrer Kombination untersuchen. Da wäre dann eben mein Vorschlag zu sagen, naja, ist das, was ist dann wieder das Gemeinsame? Und das Gemeinsame ist aus meiner Sicht, dass in all diesen Herrschaftsverhältnissen immer, dass das Ausschlussverhältnisse sind. Exklusionslogiken nenne ich das, die entlang bestimmter Dimensionen funktionieren. Ökonomischen Dimensionen, Geschlechtsdimension, Hautfarbe, Alter, Fitness, es gibt ganz viele Dimensionen entlang derer immer in dieser Gesellschaft entschieden wird, bist du drin oder bist du draußen. Also ein Verhältnis von Inklusion und Exklusion. Es gibt eine, so in der alten Fassung hier in der Grundlegung gibt es eine gewisse Tendenz zur Personifikation von Strukturen, finde ich nicht so gut. Damit wird ein bisschen ja auch der Hinweis der kritischen Psychologie, dass Personalisierungen vermieden werden müssen und dass es darum geht zu begreifen, dass es sich um Strukturzusammenhänge handelt und nicht um einzelne Menschen, die jetzt an bestimmten Problemen schuld sind oder sowas. Das wird so ein bisschen unterlaufen, wenn man dann auf dieser gesellschaftstheoretischen Ebene so eine eindeutige Unterscheidung von zum Beispiel den Herrschenden und den Beherrschten macht. Da gibt es dann so zwei Gruppen und das finde ich ist ein bisschen inzwischen viel intersektionaler. Okay, Arrangement mit den Herrschenden, da war gestern der Workshop zu. Deswegen rede ich immer gerne von Exklusionslogik. Das kommt auch in der Grundlegung vor, deswegen kann ich die Grundlegung trotzdem immer noch mit voller Unterstützung lesen. Da wird nämlich auch dann in vielen beschreibenden Teilen dann davon gesprochen, dass es darum ginge, sich auf Kosten anderer zu behaupten, sich auf Kosten anderer durchzusetzen. Und die gesellschaftliche Struktur im Kapitalismus ist genau eine, in der wir uns permanent auf Kosten anderer durchsetzen, nicht weil wir doof sind, blöd sind, das wollen, sondern weil die Strukturen so beschaffen sind, dass es so läuft und nur so geht. Nicht erwischt. Ich wurde gerade erwischt. Nur so geht. Was steckt da drin? Zweite Möglichkeit abgeschnitten. Quatsch. Es gibt immer die zweite Möglichkeit. Es geht also nicht nur so, sondern wir haben auch die Möglichkeit, anders zu handeln. Ah, so schnell geht das. Dass man in so eine Redeweise reinrutscht. Nur so läuft's. Wir sind dem unterworfen. Okay, ich glaube, Emanzipation braucht eine andere Produktionsweise. Die Idee steckt in der Grundlegung im Prinzip drin, weil was heißt menschliche Existenz im Unterschied zur tierischen? Menschen stellen ihre Lebensbedingungen her, aktiv her, während Tiere sie vorfinden. Wie stellen wir sie her? Darin stecken die Probleme. Das heißt, wenn Kapitalismus doof ist, dann müssen wir unsere Lebensbedingungen anders herstellen. Das ist der Schluss, der ganz einfache Schluss. Wir brauchen eine andere Produktionsweise. Und zwar eine, die die Menschen nicht ausschließt. So. Restriktive verallgemeinerte Handlungsfähigkeit ist jetzt der von dem zentralen Begriff der Handlungsfähigkeit ausgehende Begriff, der sich jetzt aufteilt in zwei polare Begriffsrichtungen sozusagen. Und zwar ausgehend von der doppelten Möglichkeit. Die Frage ist jetzt also, doppelte Möglichkeit, Bedingungen hinnehmen, wie sie sind und unter Bedingungen handeln, versus Zugriff auf die Bedingungen selber bekommen, um sie zu erweitern. Was heißt das jetzt für die einzelnen Dimensionen? Fangen wir an mit der Handlungsfähigkeit und gehen dann weiter zu den psychischen Funktionen. Da gehen wir jetzt sozusagen jetzt durch. Restriktive Handlungsfähigkeit ist jetzt also gefasst als die Sicherung der Handlungsfähigkeit in den gegebenen Bedingungen, im Modus von Partialinteressen auf Kosten von anderen und der Verzicht auf die Erweiterung der Verfügung und Lebensqualität. Ja, Punkt. Alles natürlich begründet. Das heißt, es gibt gute Gründe, die Handlungsfähigkeit im Modus restriktive Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Morus betont immer ganz stark, Morus Markert, finde ich auch richtig. Restriktive Handlungsfähigkeit ist in allererster Linie Handlungsfähigkeit. Das ist ganz wichtig. Also es geht jetzt auch nicht sozusagen darum, die Begriffe wiederum nicht normativ zu lesen oder moralisch gar, so nach dem Motto, es ist scheiße, restriktiv zu sein. Sondern es geht darum, mit dem Begriffspaar restriktive versus verallgemeinerte Handlungsfähigkeit Situationen analysierbar zu machen und rauszukriegen, was hatte ich für Gründe, mich zu entscheiden, hier die Bedingungen nicht zu verändern, nicht drauf Zugriff zu erlangen. Weil alle Gründe sind gute Gründe. Gute Gründe in dem Sinne von, es gibt Prämissen, die ich verstehen kann. Und es ist keine willkürliche Idee, die ich da jetzt verfolge mit meinen restriktiven Handlungsoptionen, die ich dann ergreife, sondern ich habe das aufgrund meiner Art und Weise, wie ich die Welt wahrnehme und wie ich mir dann überlegt habe, was für mich wichtig ist, entschieden. Dass das möglicherweise langfristig sich auch mal gegen mich kehren kann, ist wiederum etwas, was man einsehen kann, was aber nicht auf der Hand liegt. Also die restriktive Handlungsfähigkeit ist subjektiv funktional, also begründet, wenn die angestrebte Erweiterung der Lebensqualität durch ein höheres Niveau relativer Handlungsfähigkeit mit der existenziellen Verunsicherung darüber verbunden sein muss, ob man tatsächlich das höhere Handlungsfähigkeitsniveau erreichen kann oder nicht stattdessen auch noch die Handlungsfähigkeit auf dem gegenwärtig niedrigeren Stand einbüßen wird. Weil das ist ja die Überlegung, die ich machen muss. Ich gehe ein Risiko ein, wenn ich versuche, Verfügung auf die Handlungsfähigkeitsbedingungen zu bekommen. Es kann ja dann sein, dass ich sowas von einem auf den Deckel kriege, dass ich dann danach noch weniger Möglichkeiten habe. Das heißt, es gibt tatsächlich ja wirklich gute Gründe, das jetzige Niveau erstmal aufrechtzuerhalten und vielleicht darauf zu verzichten, weiterzugehen. Aber jetzt mal verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Was ist das dann? Es ist dann die Erweiterung der Verfügung über die Bedingungen in der Perspektive von allgemeinen Interessen im Einschluss von anderen. Holzkamps Worte, ungefähr. Also die Verfügung über die Bedingungen zu erweitern, bedeutet ja jeweils von der jeweiligen Situation aus gesehen, dass ich dann zwar ein Stück handlungsfähiger bin, mehr Möglichkeiten mir erschlossen habe, indem ich jetzt auf die Bedingungen Zugriff habe und sie verändern kann und erweitern kann. Aber das ist ja wie so eine Zwiebel. Ich stoße dann an die nächste Schale, weil dann vielleicht in dem Umfeld die Strukturen sagen, jetzt ist aber Schluss. Hier, das ist dein Spielfeld und dann kriegst du noch ein bisschen mehr Spielerlaubnis, aber dann ist jetzt Schluss. Okay, kann ich die nächste Schale auch noch aufknacken und so weiter, kommt wieder eine Schale und so weiter. Mit der Perspektive dann tatsächlich gesellschaftliche Verhältnisse zu haben, wo es diese Schalen sozusagen in diesem Bild nicht mehr gibt, sondern alle Menschen ihre Individualität entfalten können. Also alle Menschen und wir gemeinsam kollektiv die Verfügung über ihre Bedingungen haben. Das ist die Perspektive oder wie es gerne heißt, die Richtungsbestimmung für die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Aber es ist wieder keine normative Setzung, so nach dem Motto, wenn du dich jetzt nicht organisierst und auf die Demo gehst, dann kannst du gleich knicken da mit verallgemeinerter Handlungsfähigkeit, sondern Handlungsfähigkeit ist in jedem Moment und überall auch zu erweitern. In kleinen Schritten gegebenenfalls. Das sehe ich schon, wenn ich sage, dass restriktive Handlungsfähigkeit einerseits dadurch restriktiv eingeschränkt sein kann, dass es irgendwie aus der Bewegung gibt, die mich dazu zwingen, beispielsweise ich bin im Gefängnis oder was, und auf der anderen Seite aber auch ich selbst aus eigener Entscheidung meine Handlungsfähigkeit einschränken kann, beispielsweise um nicht ins Gefängnis zu kommen. Ja, genau. Das sind also zwei verschiedene Wege, wie Handlungsfähigkeit restriktiv sein kann. Einmal von außen her und einmal... Nein, es ist beides der gleiche Weg. Weil die Entscheidung ist bei beiden, was machst du jetzt zu deinen Prämissen? Beim Gefängnis natürlich sozusagen der Raum, wie du diese Prämissen dann ausgliederst, kleiner. Aber auch, hatten wir vorhin, immer noch alternativ. Wenn du draußen bist im Knast, dann kannst du natürlich zum Beispiel zu deiner Prämisse machen, ich möchte nicht in den Knast kommen. Und deswegen akzeptiere ich jetzt hier die Sanktion, vor der du gerade stehst. Whatever. Oder du sagst, nö, die Sanktion akzeptiere ich nicht, ich schließe mich mit anderen zusammen und wir ziehen das jetzt durch. Wie auch immer. Das heißt zwar, die Bedingungen können unterschiedlich sein, aber entscheidend ist, was du zu deinen Prämissen machst und was du dann zu deinen Gründen formst. Ich verstehe es nicht ganz. Die kritische Psychologie will diese Trennung ja eben genau da nicht aufmachen. Die Trennung zwischen Inneren und Äußeren. Sozusagen das, was ich innerlich, also ne, was von mir aus eingeschränkt der Handlungsfähigkeit, das ist ja auch sozusagen nur das, was ich mit den Bedingungen, die ich vorfinde und deren Bedeutung, die ich in der nächsten Zeit aufnehme und dann zu meinen Gründen mache. Also messen sozusagen. Und das ist sozusagen dann gar kein Unterschied, ob also das, was du gerade sozusagen geschildert hast, äußerlich oder innerlich, ist, ja, wie du gesagt hast, ist eigentlich das Gleiche. Das ist immer sozusagen, weil ich immer irgendwas mit dem Äußerlichen ja mache. Es gibt ja nun mal objektive Bedingungen, die mich hindern, gewisse Dinge zu tun. Genau. Die kann ich nicht. Aber nicht absolut, das ist der Punkt. Nicht absolut. Weil die Aussage vorher war, es gibt keine äußeren Bedingungen, die dich in deiner Existenz so einschränken, dass du nicht eine zweite Möglichkeit hast. Okay, natürlich, es gibt wahrscheinlich keine Bedingungen, die mir vollkommen jegliche Handlungsfähigkeit nehmen. Das genau. Haben wir ja gerade schon, aber es gibt ja de facto Bedingungen, die mir beispielsweise die Handlungsfähigkeit nehmen, jetzt aus dem Zimmer zu gehen, wenn ich jetzt hier eingesperrt bin. Ja. Ja, dann sind es die Bedingungen. Äußerlich determiniert, dass ich jetzt aus dem Zimmer kann. Genau, jetzt ist die Frage, was machst du damit? Was machst du jetzt zu deiner Prämissenlage? Ja, Zimmer ist zugeschlossen, bleibe ich drin. Oder kletter ich aus dem Fenster? Akzeptiere ich nicht. Warum bin ich eingeschlossen? Also warum bin ich eingeschlossen? So, du hast immer die zweite Möglichkeit. Also im Umgang damit eigentlich? Ja, im Umgang damit. Genau. Aber nicht die Gegebenheiten zu ändern. Wenn man eingeschlossen ist, das Fenster irgendwie auch zu ist, komme ich nicht raus, aber ich kann einen Kreis drehen, ich kann mich hinlegen. Also ich kann innerhalb dieses äußeren Umstands meine Handlung selber entscheiden. Klar, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass es irgendwie jetzt erstmal nicht möglich ist, gibt es da keinen Handlungsspielraum. Und dann kann ich nur mit dem Umgang irgendwie mich entscheiden, wie ich damit umgehe. Genau, wie bei dem Beispiel, dass wenn dir nichts bleibt, du wirklich keine Bedingungen verändern kannst, kannst du immer noch am Schluss schreien, Scheiße. Oder Arschloch oder Freiheit. Und selbst wenn dir dann noch den Mund geknielt ist, hast du den inneren Umgang genau, mit dem Sinne, hast du selber innere Entscheidung, wie du jetzt darum umgehst, aber eigentlich nicht in der äußeren Handlungsfähigkeit. Das ist übrigens ganz interessant. Es gibt Untersuchungen, welche Funktion Folter hat. Also da gibt es sehr viele Untersuchungen und so weiter. Die hat nämlich eigentlich genau die Funktion, dich dazu zu bringen, deine Situation zu akzeptieren und auch dieses innere widerständige Moment zu zerbrechen. Also ich frage mich, was überhaupt Handlungsunfähigkeit wird. Also dann gibt es ja eigentlich nur Handlungsunfähigkeit, weil ich mich einfach immer dazu entscheiden kann, nicht handeln zu können. Und dann frage ich mich, wo ist das Emanzipatorische? Ja, Holzkamp sagt, Handlungsunfähigkeit ist Ende der menschlichen Existenz. Wo ist das Emanzipatorische? Das Emanzipatorische liegt darin, dass ich die zweite Möglichkeit im Zusammenschluss dann mit anderen so nutzen kann, dass ich diese Perspektive, diese Richtung immer weitergehe und Bedingungen schaffe, unter denen ich und alle anderen nicht mehr eingeschränkt werden, sondern wir kollektiv über unsere Handlungsfähigkeitsbedingungen verfügen, über die wir jetzt nicht verfügen oder nur eingeschränkt verfügen. Mir geht es um eine begriffliche Trennung zwischen restriktiver und verallgemeinerter Handlungsfähigkeit. Was ist das Kriterium? Also klar, das ist der individuelle Rahmen, aber man braucht ihn vorher und nachher, um sagen zu können, das ist restriktiv und das ist verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Oder verstehe ich das falsch? Wie findest du die Perspektive ist denn? Ich brauche kein Vorher und Nachher, sondern es geht ja darum, Situationen, die für mich problematisch erscheinen, zu verstehen. Das ist eigentlich die Aufgabe. Und dann sagt die kritische Psychologie hier, du hast eine Situation, unter der du leidest zum Beispiel und du willst sie verstehen, verstehst sie nicht. Hier sind jetzt Begriffe, mit denen du diese Situation aufschließen kannst. Und da geht es jetzt dann darum herauszufinden, restriktive Handlungsfähigkeit. Es geht jetzt nicht darum herauszufinden, das, was du tust, kommt in die Schublade restriktiv. Das ist nicht die Aufgabe. Es geht nicht um Klassifikation, sondern es geht darum zu verstehen, okay, an der Stelle habe ich die Bedingungen akzeptiert, aber wenn ich jetzt mir meine Prämissen klar mache und mir dann die Bedeutungen und Bedingungen angucke, dann stelle ich fest, da gäbe es vielleicht noch diese Option, ich könnte auch das zu meinen Prämissen machen. Daraus ergeben sich folgende Handlungsmöglichkeiten und wenn ich die dann praktisch ausprobiere, kommt vielleicht raus, es geht mir nicht mehr scheiße oder es geht mir schlechter. Ist ja nicht garantiert, weiß man ja nicht. Kann aber auch andersrum gehen, also von einer verallgemeinerten zu einer restriktiven Handlungsfähigkeit, oder? Nochmal, es geht nicht darum, die Situation zu klassifizieren und zu beschreiben, sondern deine Lebenssituation dann sozusagen im Nachhinein, wenn man so will, zu verstehen. Weil ja auch oft in den Situationen nicht klar ist, was machst du da jetzt genau? Also ist das jetzt nur eine Akzeptanz oder erweiterst du deine Möglichkeiten und so? Das liegt nicht immer so auf der Hand. Aber wenn man das dann versucht, sich klar zu machen, dann sind die Begriffe dazu da, eben dann die richtigen Fragen zu stellen, sozusagen. Es geht nicht darum, eine Liste von erlaubten und unerlaubten Handlungen aufzustellen, nach dem Motto Spalte restriktiv, Spalte verallgemeinert. Sondern es geht darum, dass die Menschen in ihrer jeweiligen Situation Gründe haben, unter denen sie dann handeln. Und jetzt geht es darum zu kapieren, wo kommen die her, wie mache ich das, was habe ich da an Prämissen und so weiter und kann ich auch meine Möglichkeiten erweitern. Dann wäre die Frage, okay, wenn du das jetzt so machst, erweitern. Was sind die Konsequenzen? Die Konsequenzen können sein, dass du Bedingungen schaffst, die wiederum auf dich zurückschlagen. Also das ist ja nicht etwas, was dann abgeschlossen ist, sondern ein Prozess, der dann auch weitergeht. Und zwar letztlich bis auf die gesamtgesellschaftliche Ebene. Okay, das erreicht man mal nicht so von heute auf morgen, ist ein bisschen länger dauernder, aber diese Richtung steckt da natürlich auch drin. Trotzdem, es gibt keine Liste. Eine Verständnisfrage zur Begriffstrennung und auch zu der doppelten und zu den Kriterien für verallgemeinerte oder für die zweite Funktion. Und zwar, wenn man sagt, dass Protest die zweite Möglichkeit ist doch, und die natürlich können wir die Bedingungen nicht alles verbieten, aber andersrum gedacht, erlauben sie mir ja zu protestieren. Und dann ist doch der Protest auch eine Handlung unter den Bedingungen. Weil das halt immer da drin ist. Und muss dann nicht quasi der Rückgriff auf die Bedingungen irgendwie was mit einer Wirksamkeit zu tun haben, damit es überhaupt der Rückgriff auf die Bedingungen ist? Also braucht man nicht eigentlich die Wirksamkeit, um die Verallgemeinerte zu definieren, weil alles andere ja nur ein Handeln unter den Bedingungen ist, weil zum Beispiel Protest ja auch eine Funktion in den Bedingungen hat? Wenn man es so fasst, wie du es gemacht hast, also sehr allgemein, dann handeln wir immer unter Bedingungen. Stimmt auch. Die Frage ist, handeln wir nur unter Bedingungen und unter Akzeptanz dieser Bedingungen oder versuchen wir auch auf die Bedingungen Zugriff zu erlangen, um sie zu erweitern? So, also der Unterschied ist nicht, handeln wir unter Bedingungen, das tun wir immer. Die Frage ist nur, nimmst du die als jetzt gegebene und alleinig gültige für dich hin oder versuchst du sie zu erweitern, indem du Zugriff auf die Bedingungen bekommst? Dieser Extrembeispiel mit dem, dass du nur noch dich verbal äußern kannst. Oder noch extremer, du kannst dich gar nicht verbal äußern, sondern kannst das nur noch intern Widerstand leisten oder sowas. Ja, heißt trotzdem, dass eigentlich die Folterer oder wer auch immer versuchen, eine Bedingungskonstellation für dich zu bieten, wo sie dir diese zweite Möglichkeit austreiben können. Ich glaube wirklich, dass das auch das Hauptziel von Folter ist, ja? Dich darin zu brechen. Weil das der Kern der Menschlichkeit ist, dass du immer diese zweite Möglichkeit hast. Und du bist gebrochen, wenn man sie dir sozusagen nimmt. Und das sind dann echte Grenzfälle und da kann ich nichts mehr zu sagen, weil ich bin kein Experte darin. Aber jetzt ist ja noch schwierig, von Verantwortung zu reden. Es geht auch um die Verantwortung vor dir selbst, doch. Nimmst du das hin oder sagst du, nee, das nehme ich jetzt nicht hin, auch wenn du nichts machen kannst. Das ist deine Entscheidung. Aber du musst nicht protestieren. Es kann ja auch klug sein zu sagen, nee, da halte ich die Klappe. Sonst drohen mir noch mehr Sanktionen. Das ist wichtig. Es gibt keinen Muss, es gibt keine Liste. Es geht einfach nur darum zu verstehen, wenn ich das so tue. Und das wird für mich echt zu einem Problem. Zum Beispiel, wenn Folteropfer rauskommen und traumatisiert sind, dann gibt's, dann muss man diese ganzen Situationen auch aufschließen und versuchen, zu dem Kern zu dringen und nicht diese ganzen Mechanismen, die wir auch kennen, die ablaufen, sowas wie, ich bin selber schuld an der Situation und so weiter, die gilt es ja zu durchbrechen, die Personalisierung zu durchbrechen und so weiter und so fort, sondern zu den Gründen vorzustoßen und sich klar zu machen, das war meine Entscheidung und die mache ich mir jetzt auch klar, ich antworte sie und dann kann ich auch dazu stehen, weil ich dann sagen kann, okay, in der Situation fand ich das auch vernünftig, dann zu sagen, jetzt sage ich nichts oder jetzt nehme ich das so hin oder jetzt was auch immer, beuge ich mich. Das ist ja bei der Logik sozusagen die Verantwortung und die Handlungsfrage wirklich ein ganz, teilweise ein ganz schön abstraktes Ding. Weil das, was mir bei dem, was du eben gerade ausgeführt hast, in den Sinn kommt, war, es gibt so von Brecht, von diesen vielen, ich glaube, Keuner-Geschichten heißen die, ja, so eine Geschichte, wo zu diesem Herr Keuner, ich weiß nicht, ob es die Gewalt war, ich glaube, die Gewalt ist quasi vorbeigekommen und irgendwie fragt ihn dann, ob er ihr dienen würde und er macht dann jahrelang alles Mögliche, macht irgendwie das Bett und bewirtet und tut alles und als sie dann tot ist und sie aus dem Haus geschmissen hat und die Teppiche verbrannt hat, sagt er, nein. Also im Grunde genommen hat im faktischen Handeln alles dafür getan, aber nach der Logik dann, weil er sich bis zum Schluss dieses Nein aufgespart hat, quasi dann doch sozusagen in einer Verantwortung eine Handlungsmöglichkeit erhalten. Die Frage ist, ob es dann sowas gibt wie einen Unterschied zwischen, also sozusagen ein Handeln entgegen einer restriktiven Handlungsfähigkeit muss nicht zwingenderweise, um im Jargon zu bleiben, eine Realabstraktion sein. Also es muss nicht zwingenderweise ein Handeln sein, was reales Handeln ist, was irgendwas was an der Welt ändert. Also ich kann wirklich mich hinsetzen, die größten sozusagen die Sachen durchmachen, solange ich mir das Recht vorbehalte, am Ende zu denken, nein. In der Perspektive musst du natürlich irgendwann auch tatsächlich praktisch mit Wirkungen was tun. Aber wenn die Bedingungen so eingeschränkt sind, dass dir nichts anderes bleibt, als quasi innerlich Widerstand zu leisten, weil die Bedingungen so klein sind, dann bleibt dir eben auch nicht viel Spielraum. Aber Spielraum, das ist die Aussage, ist immer. Und ich würde jetzt gerne den Spielraum nutzen und weitermachen, weil wir auch noch zu den weiteren Funktionen kommen, die die Debatte nicht beenden, sondern eher noch anreichern und anheizen werden. Aber das ist genau die richtige Debatte, die wir führen. So, jetzt sind wir auf der Ebene der Beziehungen. Erste psychische Funktion. Also, Instrumentalität und Intersubjektivität. Auf der Seite der restriktiven Handlungsfähigkeit, also die wechselseitige Instrumentalisierung im Rahmen restriktiver Handlungsfähigkeit, kennt als Grundcharakteristikum nur das Gegeneinander unterschiedlicher Partialinteressen, denen gemäß die je eigenen Lebensinteressen durch die Interessen anderer eingeschränkt sind und ich die Verfügung über meine Lebensbedingungen nur auf Kosten der anderen erweitern kann. Also Beziehungen zu anderen erscheinen mir immer nur als solche, wo ich gucken muss, dass ich meine Schäfchen ins Trockene bringe und wo die anderen bleiben, ist dann deren Problem. Ich kann die anderen zum Instrument meiner Bedürfnisbefriedigung machen. Deswegen auch dieses Instrumentalbeziehungen. Das gilt, er benutzt ja hier das Wort Partialinteressen, das gilt auch für Gruppen und kollektive Partialinteressen, also nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern wir sind ja nicht nur isolierte Individuen, sondern schließen uns ja auch mit anderen zusammen. Aber dies können wir natürlich auch tun im Modus von Partialinteressen. Zitat, es ist im Rahmen restriktiver Handlungsfähigkeit notwendig, subjektiv, funktional und begründet, die eigene Macht bzw. die Macht der Gruppe mit den gleichen Partialinteressen zum Zweck der Durchsetzung gegen fremde Partialinteressen zu erhöhen. Also, ich schließe mich mit anderen zusammen, hört sich gut an, Zusammenschluss. Warum? Um meine Partialinteressen effektiver durchsetzen zu können. Also auch dort haben wir wieder das Verhältnis von einem Stück weit Erweiterung, ich mache es nicht isoliert und allein, und dem zack, zurückschlagen, weil es natürlich wiederum nur auf Kosten von anderen läuft. Und wie wir gleich sehen werden, kann dieses auf Kosten von anderen laufen ja heißen, dass die anderen genau das Gleiche machen, was ich hier tue, und ich dann der andere für die anderen bin und dann einen auf die Rübe kriege, weil die besser sind in der Durchsetzung ihrer Partialinteressen. Hierin liegt eine doppelte Funktionalität, sagt jetzt Holzkamp. Darüber wird nämlich auch Herrschaft erhalten. Das habe ich gestern nochmal ganz stark abgebaut sozusagen. Das ist fast zu schwach formuliert. Ich würde eben ja ungern zwischen den zwei Gruppen unterscheiden. Es gibt da die Herrschenden und die Beherrschten, sondern es ist ja alles viel mehr durchdrungen. Das heißt, Herrschaftserhaltung passiert durch uns, indem wir permanent die Strukturen, in denen wir leben, auch reproduzieren. Wir müssen sie aber reproduzieren, weil wir darüber unsere Existenz sichern. Das heißt, wir sind auch unentrinnbar in Verhältnissen drin, in denen wir auch immer wieder die Bedingungen schaffen, unter denen wir möglicherweise auch leiden. Und jetzt ist es deswegen keine Entscheidung, die man mal einfach am grünen Tisch trifft, nö, mache ich jetzt nicht mehr, ich mache jetzt alles immer nur erweitert und intersubjektiv, das kommt dann, sondern die Bedingungen sind nun mal so, wie sie sind. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel meine Partialinteressen als Arbeitnehmer vertreten will, dann organisiere ich mich in einer Gewerkschaft. Aber die Gewerkschaft ist eine Organisation zur Vertretung kollektiver Partialinteressen. Es ist trotzdem nicht verkehrt, das zu tun. Aber man hat da nicht mehr diese klare Einteilung, ja, das ist gut und das ist nicht gut. Auf welcher Seite der Barrikade stehst du? Auf der richtigen. Sondern es ist viel durchdrungener und verflochtener. Aber das wurde ja auch in den letzten Jahren, nur Jahrzehnten sogar schon immer wieder thematisiert, dass wir zum Beispiel auch in unseren politischen Strukturen dann Herrschaftsverhältnisse reproduzieren und uns selber daran hindern, emanzipatorische Aktivitäten, Handlungen zu machen und so weiter und so fort. Das mehr in den Blick zu nehmen, finde ich wichtig. So, die Alternative heißt jetzt Intersubjektivität im Rahmen der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit und die bedeutet die Überschreitung der Grenzen der individuellen Subjektivität durch unmittelbare Kooperation in Richtung auf Durchsetzung allgemeiner Interessen, der gemeinsamen Selbstbestimmung gegen herrschende Partialinteressen. Da steckt halt immer noch so drin, es gibt herrschende Partialinteressen und wir sind auf der Seite der allgemeinen Interessen. Wie gesagt, ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip ist das die Richtung. Wir können auch intersubjektive Beziehungen herstellen. Diese Möglichkeit haben wir. Aber wir müssen was dafür tun und dann nicht sagen, so, jetzt haben wir mal uns überlegt, wie sind denn hier unsere Verhältnisse in unserer Gruppe meinetwegen und jetzt wollen wir mal ganz bewusst bestimmte Herrschaftsmechanismen angehen und dann machen wir das jetzt mal so. So, dann haben wir uns jetzt darum gekümmert und jetzt beschließen wir, wir sind jetzt alle ganz intersubjektiv zueinander. Nee, so ist es nicht gedacht. Sondern wieder, das sind analytische Begriffe zum Kapieren von problematischen Situationen. Das heißt, wenn es in der Gruppe zum Beispiel knirscht und knallt, dann kann man gucken, kann man mit diesem Paar, mit diesem Begriffspaar von Instrumentalisierung versus Intersubjektivität diese Problematik ein bisschen aufschlüsseln, um dann mehr zu kapieren und dann auch zu sagen, jetzt verändern wir was. Um dann wieder die nächsten Erfahrungen zu machen und so weiter. Das ist ein Prozess, kein Zustand, den man herstellt. Jetzt kommen wir zu der Selbstfeindschaft. Ein wichtiger Punkt. Holzkamp sagt jetzt sehr massiv, hat Boris Marquardt ebenso deutlich kritisiert in seinem Buch, Selbstfeindschaft ist der Kernwiderspruch psychischer Probleme. Zitat: Indem man hier einerseits im Arrangement mit den Herrschenden zur Durchsetzung der eigenen Partialinteressen an deren Macht partizipieren, damit sich selbst an der Unterdrückung aktiv beteiligen muss, stärkt man andererseits gerade jene Mächte und Kräfte, denen man im Verzicht auf die Verfügung über die Möglichkeitsbedingungen des Handelns ausgeliefert ist. Dies heißt, dass, mit den Worten von Ute Osterkamp, jeder, der sich innerhalb der gegebenen Abhängigkeitsverhältnisse einzurichten versucht, nicht nur Opfer, sondern auch Komplize der Machthabenden und damit sich selbst zum Feinde wird. Selbstfeindschaftskonzept besteht also darin, ich stärke die Verhältnisse, die mir ins Genick schlagen. Ganz allgemein gesagt. Jetzt sagt ja dieses a priori, wenn ihr euch erinnert, ich kann mir nicht bewusst schaden. Also, sagt Holzkamp, muss ich diese perpetuierte Selbstfeindschaft, wenn ich das immer wieder mache sozusagen, muss ich die verdrängen. Weil ich mache das ja nicht, um meine Möglichkeiten einzuschränken, sondern gerade sie zu erhalten. Meine Handlungsfähigkeit zu erhalten auf dem gegebenen Niveau. Dass ich damit möglicherweise langfristig oder tendenziell Verhältnisse schaffe, in denen ich genau das nicht erreiche, muss ich wegschieben, sondern dann versuchen, andere Erklärungen dafür zu finden. ja, dass ich das jetzt nicht schaffe und so, dafür ist mein, daran ist mein Chef schuld, da ist mein Kollege dran schuld. Also Personalisierung ist zum Beispiel so eine Form, im Modus der restriktiven Handlungsfähigkeit, sich solche Mechanismen von Selbstfeindschaft zu erklären dann. Also wir kommen gleich nochmal auf die emotionale, motivationale Seite, die ist ja immer damit bei. Holzkamp sagt jetzt, die notwendige Wiederholung und Absicherung, die ich leisten muss, wenn ich die Hinweise, dass es ja doch in Richtung Selbstfeindschaft geht, ja verleugne und so, wenn ich das immer wiederhole, dann etabliert sich, dann die notwendige Wiederholung etabliert dynamisch unbewusste Anteile der Persönlichkeit. Das Unbewusste ist weder eine anthropologische Letztheit noch irrational. Anthropologische Letztheit heißt, ist sozusagen immer da, aufgrund unserer biotischen Beschaffenheit. Und irrational heißt, es ist nicht erklärbar. Er sagt aber, es ist vielmehr das Implikat, also das Implikat der subjektiven Begründetheit und Funktionalität eines Handlungsrahmens, der sich der Rationalität der Herrschenden und letztlich des Kapitals unterwirft, wobei gerade dadurch, dass das Individuum in diesem Rahmen rational handelt, es sich selbst zum Feinde werden muss. Also das Individuum schafft die handelt, stärkt jene Bedingungen, die ihm ins Genick schlagen, verdrängt das aber immer wieder, handelt erneut und so weiter und so fort und etabliert damit das Unbewusste. Das ist ein dynamischer Prozess der Verschiebung, der Abspaltung, der Verdrängung jener Hinweise und Anteile, die mich darauf aufmerksam machen, dass ich mir eigentlich selbst zum Feinde werde, indem ich so handle, wie ich handle. Das war ja so nett, auf der Podiumsdiskussion sagte dann Moritz Marker zu dem Bruder, ja, das Unbewusste ist nicht das Alleinstellungsmerkmal der Psychoanalyse, aber er gesteht zu, sie haben die Urheberschaft, sozusagen. Und das ist ja auch das, was die Ute Osterkamp in den Motivationsbänden gemacht hat. Sie hat nämlich genau das Unbewusste reinterpretiert und mit dem Anspruch, das hier innerhalb der kritischen Psychologie auch an einem prominenten Platz zu verschaffen, aber auch nicht zu einem unerklärbaren, nicht zugänglichen Bereich menschlicher Existenz zu machen, sondern in den Zusammenhang genau mit der restriktiven Handlungsfähigkeit und der Selbstfeindschaft zu bringen und damit möglicherweise auch wiederum in die Bewusstheit holen zu können. Kann aber natürlich ein schwieriger Prozess sein. Jetzt noch zu den psychischen Funktionen. Denken, Kognition. Unterscheidet jetzt Holzkamp begrifflich zwischen Deuten und Begreifen. Deuten nennt er jetzt, also das Denken im Modus restriktiver Handlungsfähigkeit. Und jetzt stehen hier viele Spiegelstriche, weil das in diesem Teil sehr beschreibend ist, was Holzkamp da macht. Und er an einer anderen Stelle in der Grundlegung sagt, naja, da muss man aufpassen, ob man nicht, wenn man das so versucht, genauer zu fassen, anschaulicher zu machen, ob man dann den Boden der Kategorialanalyse verlässt. Moritz Markert kritisiert das in seinem Einführungsbuch und sagt, ja, eigentlich wird der Boden hier verlassen, weil durch diese Illustrationen sozusagen viele Punkte mit reinkommen, die auch aktueller Natur sein können und nicht kategorialer Natur. Also die können jetzt aus der gegebenen Situation 1983, als sie die Grundlegung geschrieben haben, irgendwie nachvollziehbar sein, aber vielleicht sind sie heute nicht mehr plausibel, weil sich eben die Lebenswelt verändert hat und auch die Art und Weise, wie Menschen zum Beispiel denken. Aber solche Beschreibungen sind eben ein um die doppelte Möglichkeit verkürztes Denken, Denken in Faktizitäten statt in Potentialitäten, unmittelbarkeitsbezogenes Denken, Personen- und interaktionszentrierte Denkweise, operationenbezogene Denkweise, anschauliches Denken, Mystifizierung werden für bare Münze genommen, Denken im Medium des Scheins. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Das sind vielleicht noch den vorletzten. Dynamisch-regressive Absicherung gegen Alternativen. Ja, das war genau bei der Selbstfeindschaft wichtig. Also wenn es ja Ansätze von Aspekten mir entgegentreten, die darauf hindeuten, dass ich da jetzt mit mir selber was tue, wenn ich so handle, dann kann ich natürlich im Modus deutenden Denken das immer wieder auch rechtfertigen. Dynamisch, regressiv absichern, genau gegen den Einbruch der wirklichen Hinweise auf die tatsächliche Lebenssituation, also auf den tatsächlichen Tatbestand, dass ich mir selbst zum Feinde werde. Und das Letzte ist auch wichtig, es ist die naheliegende und nahegelegte Denkform unter unseren Verhältnissen. Die nahegelegte Denkform. Und wie so eine Naheliegung geschehen, haben wir gestern zum Beispiel in dem Film sehr schön illustriert bekommen. Aber, nochmal, das sind keine Sachen, die sich jetzt irgendwer ausdenkt. Ja, jetzt sollten wir mal den Menschen, bevor sie renitent werden, wieder irgendwelche komischen Denkformen nahelegen. Sondern es ist ja ein gesellschaftlicher Prozess, in dem zum Beispiel ihr, ich bin kein Psychologe, in dem ihr euch dann überlegt, ja, wie kann man da mit diesen ganzen Problematiken in der Arbeitswelt umgehen, dass die Leute irgendwie nicht die Performance bringen, die sie bringen sollen. Die nicht freiwillig das tun, was sie tun sollen. Formulierung von Holzkamp. Begreifen jetzt ist kein Gegensatz zum deutenden Denken, sondern schließt deutendes Denken ein. Also an der Stelle sagt Holzkamp ganz klar, wir können ja nicht sagen, ja, ich gehe jetzt nicht mehr deutend denken durch die Welt, sondern begreife nur noch alles. Schön wär's. Sondern wir sind erstmal alle im Modus deutenden Denkens befangen, weil das die nahegelegte Denkweise ist und weil eben die sinnlichen Evidenzen, wie er das nennt, die Welt, wie sie uns erstmal so augenscheinlich begegnet, die sind erstmal auch sehr massiv. Und das Begreifen besteht eben genau darin, zu sagen, ja, das ist aber nicht alles, sondern ich kann auch dahinter gucken. Ich kann auch durchdringen, was mir erstmal als scheinbar Logisches entgegentritt. Ich kann das kritisieren. Das muss ich aber aktiv tun. Also das Begreifen ist ein Schritt über das deutende Denken hinaus, nicht als Gegensatz. Im Begreifen kann ich natürlich auch dann das Unbewusste zurückdrängen, indem ich erkenne, dass ich genau dieses Unbewusste auch selber erzeuge und so weiter und so fort. Dialektisches Denken nennt er das. Die Oberfläche durchdringendes Denken. Verwissenschaftlichung des gesellschaftlichen Lebens. Emotionalität, wiederum auch sehr deskriptiv. Da hat er jetzt keine so extra Begriffe wie beim Denken mit Deuten und Begreifen, sondern einfach restriktive und verallgemeinerte Emotionalität sozusagen. Ich lese das jetzt nicht vor. Also das ist irgendwie alles nicht so schön, also weil natürlich die Emotionalität dir deine wirkliche Lebenssituation widerspiegelt. Das heißt, wenn ich in so einem Modus von restriktiver Handlungsfähigkeitsabsicherung bin, dann muss ich ja immer diese Aspekte versuchen, denkend, aber auch emotional auszublenden, die mich darauf hinweisen, dass das nicht alles ist, sondern dass es auch immer noch die doppelte Möglichkeit, die zweite Möglichkeit gibt. Ich muss mir immer sagen, ja, ich kann ja nicht anders. Wenn ich mir das sage, dann muss ich aber genau die Hinweise, die sagen, doch, doch, du kannst schon anders. Du willst nicht anders. Warum? Weil du Gründe dafür hast. Warum? Kannst du erkennen, wenn du da genauer reingehst. In die Prämissen und so weiter. Dieses hat eben eine emotionale Seite. Und die Emotionen, dass sie dann eben so ein Ungenügen widerspiegeln und wie auch immer Holzkamp das hier beschreibt, die deuten darauf hin, hey, das ist nicht alles. Du hast die Chance, jetzt dieses Ungenügen aufzuschlüsseln und daraus was zu machen in Richtung auf Erweiterung. Also es geht eben dann darum, auch den Schein der bloßen Innerlichkeit zu durchdringen, wie er das nennt, weil natürlich zu dieser restriktiven Emotionalität gehört ja auch, dass ich die Emotionalität gerade nicht zur Quelle von Erkenntnis mache, was sie eigentlich ja ist, die Emotionalität, sondern sie zu meiner inneren Privatangelegenheit erkläre. Nur ich habe jetzt dieses Scheißgefühl. Deswegen ja immer der ganz wichtige Effekt, wenn dann mal jemand anders sagt, hey, mir geht's genauso, dass dann sagt, oh, das war jetzt unheimlich wichtig für mich, dass du das gesagt hast, weil ich fühle mich jetzt nicht mehr so alleine. Warum? Weil erstmal die nahegelegte, auch emotionale Verarbeitungsweise ist, das ist dein Privatding und hat nichts mit anderen und der Welt zu tun. Und wenn du jetzt feststellst, den anderen geht es genauso oder ähnlich, dann ist das auch erstmal ein Schritt, ein erster Schritt der Erkenntnis und Erleichterung. Weil ich was mit den anderen und den Bedingungen, unter denen das ist und so weiter zu tun habe und dann Chancen habe, da auch was zu tun. Wenn es nur mein eigenes Privatding wäre, dann müsste ich ja immer nur mir sagen, ja okay, wie komme ich da jetzt raus aus meinem Teufelskreis von meinen Gedanken, die ich darüber habe und meinen Gefühlen, die ich dabei habe und ich kann da nichts tun und so. Eingeschlossen in der Innerlichkeit finde ich da kaum raus. Wenn ich aber feststelle, das hat was mit den Objektiven, mit der Welt zu tun, nicht nur mit mir, dann gibt es eine Chance und deswegen dieser Erleichterungseffekt, nur mal als Beispiel. So, Motivation, jetzt sind wir wieder bei dem Film, ja, und da gibt es jetzt wieder zwei Begriffe, er unterscheidet ja zwischen Motivation und innerem Zwang. Der innere Zwang ist jetzt, wenn ich das, was ich tun soll, freiwillig machen soll, freiwillig übernehme. Wenn also nicht ich gezwungen werde, wir hatten ja schon den Begriff des Zwangs, wenn nicht ich gezwungen werde, mach das jetzt, das war sozusagen Old School, sondern jetzt New School ist, wir sind ja hier alle ein tolles Kollektiv in diesem Betrieb und wir wollen alle, dass es uns gut geht und außerdem werden die Bedürfnisse der Arbeitnehmer hier voll in berücksichtigt, weil diese Architektur so gemacht ist, dass ihr euch alle wohlfühlt und es ist auch wie zu Hause hier mit den schönen Lampen und so weiter und es ist ja klar, dass wir als Gruppe nur überleben können, wenn wir den Umsatz steigern und dann müssen wir mal gucken, wie wir die Kennzahlen verbessern und so weiter, nicht wahr? Jetzt müssen wir uns mal gucken, wie wir uns alle motiviert kriegen. Das ist keine Motivation. Das geht nicht. Es geht generell nicht, jemanden zu motivieren. Das ist keine Motivation. Sondern es ist die Übernahme von äußeren Forderungen, Anforderungen, die jetzt in der modernen Arbeitswelt, wie gestern im Film gesehen, nicht mehr dadurch kommt, dass jemand vor dir steht mit der Peitsche, wie noch in der Sklavenhaltergesellschaft meinetwegen, dich dazu peitscht. Auch nicht mehr, dass der Kapitalist jetzt sagt, hier, du musst jetzt nicht mehr 5 Schrauben, sondern 6 Schrauben eindrehen, sondern auch in dem Film gesagt, wenn wir am Markt nicht bestehen, sind wir raus. Zack. Das sind objektive Überlebensanforderungen eines Kollektivs im kapitalistischen Betrieb. Die müssen die Performance, sprich den Absatz bringen, damit diese Gruppe bleibt. Also, wie kriege ich diese objektiven Anforderungen, Konkurrenz am Markt und so weiter, bestehen, Performance bringen und so, wie kriege ich die in die Leute rein? Das ist wieder eure Aufgabe, sich zu überlegen, wie kriegt man die Leute dazu, freiwillig das zu tun, was sie gezwungenermaßen tun müssen, um zu überleben, also was sie tun sollen. Ich beneide euch nicht. So. Also ist deine Aussage eigentlich, dass das Studium der Psychologie eigentlich im Sinn behält, dass die Leute arbeitsfähig zu machen sind? Der traditionellen Psychologie, würde ich so sagen, ja. Das zeigt sich ja, also es ist die meisten Theorien, die man sich da ja anguckt, gehen auch genau in die Richtung Arbeitszufriedenheitstheorien und Kohler, wie es ja darum. Wie kriegen wir das Ganze so hergestellt, dass es den Leuten auch noch Spaß macht? Das ist meistens sozusagen, was man da, glaube ich, in fairer Weise ergänzen muss, ist, die Leute, die es machen, exekutieren damit quasi den Systemzwang, machen es aber nicht im bösen Willen. Das sollte man vielleicht sagen. Es kann ja schnell dann so rüberkommen zu sagen, die traditionelle Psychologie macht mutwillig quasi Systemerhalt. Ich glaube, die meisten Leute denken ernsthaft, dass es eigentlich auch besser ist, wenn man Spaß hat, wenn man schon auf die Arbeit muss und sehen das dann als was Positives. Also das wäre der Fairness wegen der Psychologie gegenüber vielleicht noch zu sagen. Ich würde noch weitergehen. Das ist das Gegenteil von gut ist gut gemeint, aber... Ich würde noch weitergehen und sagen, dass es tatsächlich ja auch als positiv empfunden wird. Ich erinnere nur an die Zeit von dem New Economy Boom, das war Anfang der 2000er Jahre, wo auf einmal viel Venture-Kapital da war und lauter Geld verbrannt wurde, indem nämlich irgendwelche Unternehmen gegründet wurden, die sowieso 90% oder 99% sind dann verschwunden. Aber in einer Sondersituation der Entfaltung des Kapitalismus, gegenwärtiger Prägung, gab es unheimlich viel Geld. Und überall Kaffeemaschinen und bunte Büros und nette Arbeitsbedingungen und die Leute konnten tatsächlich sich voll entfalten. So, das darf man aber nicht zum normalen und üblichen verklären, aber auch sowas kann es geben. Das heißt, es ist ja auch nicht blöd und bescheuert zu fordern, die Arbeitsbedingungen, wenn wir schon ausgebeutet werden, dann bitteschön in vernünftigen Bedingungen. Mit Kaffeemaschinen. Dann bitte mit Kaffeemaschinen. Ist besser als ohne Kaffeemaschinen. Aber man darf ja auch nicht sagen, ja, wenn die Kaffeemaschine da ist, dann ist alles in Butter, sondern es ist ja klar, wenn wir mit Kaffeemaschine besser performen als die Konkurrenzgruppe in dem anderen Unternehmen, dann machen wir das auf deren Kosten, weil die vom Markt verschwinden und nicht wir. Das heißt, wir reproduzieren genau jene Struktur, unter der wir ja auch leiden, weil das wieder als Marktkonkurrenzanforderung in der nächsten Runde mit neuen Kennzahlen auf uns zukommt. Und das ist dieses dynamische Ding, in dem wir drinstecken und ohne Ende, weswegen natürlich auch die Leute daran verzweifeln, weil sie, das hat man auch in dem Film schön gesehen, mindestens schon 10 Runden des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses hinter sich haben und nur noch gelangweilt in der Gegend rumstehen, wenn der Chef eine Ansprache hält, weil sie alle wissen, erzähl doch keinen Scheiß. Oder lustig war ja auch die Szene, wo er der Morgen abhält, ne? War ja auch toll, weil natürlich, wahrscheinlich musste jetzt aus 10 Stunden diesen schönen Schnipsel rausgeschnitten, wo dann der Typ fragte, und wie war es gestern? Und die Frau sagte irgendwie, ja schön. Und er fragte dann, um das in Gang zu kriegen, war ja nicht in Gang zu kriegen, das Gespräch, ja warum? Ja, hatte ich frei. Toll, tolle Antwort, subversive Antwort. Okay, ich bin jetzt damit am Schluss meiner 4 Teile angelangt und würde jetzt vorschlagen, eine kurze Pause zu machen und wenn ihr dann möchtet, nochmal richtig in die Diskussion zu gehen und das alles nochmal aufs Tablett zu bringen und möchte mich jetzt erstmal für eure Geduld und Vermehrung, irgendwie ist es jeden Tag mehr geworden, bedanken. Also, Dankeschön.